Laut dem südkoreanischen Rundfunk KBS wurde am 9. August in der Stadt Gunpo, Bezirk Gyeonggi, Südkorea, eine Mädchenstatue des Friedens errichtet, welche die japanischen Imperialisten wegen ihrer Sexualsklaverei Sünde des schlimmsten unmenschlichen Verbrechens in der Vergangenheit anklagt. Seitdem im Dezember 2011 vor der japanischen Botschaft in Seoul die erste Mädchenstatue des Friedens aufgestellt wurde, soll die letzte, die 30. Statue sein.